Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, besuchte das Obstbaukombinat Gosan. Ihn begleiteten der Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Leiter der politischen Hauptverwaltung der KVA und der Generaloberst der Landstreitkräfte So Hong-chan, erster Vizeminister für Volksstreitkräfte. Die Funktionäre erzählten dem Marschall Kim Jong-un, dass sie seit Aufblühen der Apfelblüten bis heute, wo die Früchte reifen, so ersehnend auf ihn gewartet haben. Darauf erwiderte er, die Mitarbeiter des Kombinats haben sich wirklich große Mühe gegeben, um ganzes Jahr beispiellose Wunder und Erneuerungen zu vollbringen. Dann besichtigte er das neu eingerichtete Erziehungskabinett über das revolutionäre Wirken der Staatsführer Koreas, das die unvergänglichen Verdienste der großen Menschen vom Gebirge bückte, um die Entwicklung des Kombinats überliefert. Er sah sich aufmerksam wertvolle historische Materialien an und hob hervor, das Obstbaukombinat Gosan, das nach der grandiosen Konzeption des Präsidenten Kim Il-sung gegründet wurde, hat sich unter Führung von Feldherrn Kim Jong-il in eine komplexe Obstproduktionsbasis verwandelt. Die stolzen Erfolge sind getrennt von der Hingabe und Mühe des Präsidenten und des Feldherrn, die eine helle Perspektive des Kombinats eröffnet haben, undenkbar. Wir sollen nie vergessen, wie die Geschichte des Apfelmeers am Fuße des Berges Zol begonnen hat. Die Funktionäre und Belegschaft des Kombinats sollen um jährliche Steigerung der Obstproduktion kämpfen, damit im Obstmeer am Fuße des Berges Zol, das unter Führung der Partei entstanden ist, immer Obstwellen wogen lassen und den Ort voll mit Obstduft erfüllen. Dann kann man die Führungsverdienste der großen Staatsführer glorifizieren, die sich darum bemüht haben, unser Volk mit mehr Obst zu versorgen. Kim Jong-un bestieg nach diesen Worten die Warte, wo einst der Feldherr gewesen war, und überblickte das weit erstreckte Kombinat. Dann besichtigte er die Obstfelder. Er bemerkte, an jedem Zweig hängen wirklich viele köstliche Äpfel, die rötlich gefärbt werden. Die ganze Umgebung am Bergfuß sieht rötlich aus. Je mehr man die Landschaft von Gosan betrachtet, desto mehr bekommt man Freude und fühlt sich satt. Eine solche Landschaft könnte einmalig in der Welt sein. Das Kombinat soll dieses Jahr auf den Dutzenden Hektar großen Ackerfeldern rund 50 Tonnen Äpfel pro Hektar ernten. Dies ist wirklich eine reiche Ernte. Verschiedene Apfelsorten von Gosan haben alle schönen Farben und guten Geschmäcke. Die Bevölkerung wird sich freuen, wenn sie die Äpfel von diesem Jahr bekommt. Kim Jong-un besichtigte das neu gebaute Obstlager und betonte dabei, die Funktionäre und Mitglieder der Baustoffabteilung 618 haben das moderne Obstlager mit der 1000-Tonnen-Kapazität einwandfrei gebaut. Er schätzte die Arbeitsleistungen von ihnen hoch, die dazu aktiv beigetragen haben, gemäß den Hinweisen des Feldherrn und dem Vorhaben der Partei, das Obstkombinat Gosan in den weltberühmten Obstgarten der Jugend zu verwandeln. Dann begutachtete der Marschall die Fahrzeuge, Hubwagen und weitere, die die Partei dem Kombinat besorgt hat. Dabei versprach er, dem Kombinat mehr moderne Obstbaumaschinen einschließlich mechanischer Sprühmaschine zu schicken. Das Obstbaukombinat Gosan, so Kim Jong-un, soll sich aktiv für einen größeren Sprung auf der Basis bisheriger Erfolge einsetzen. Er gab dem Kombinat folgende Aufgaben. Es soll unter dem Banner des wissenschaftlichen Obstbaus an der Spitze des ganzen Landes stehen. Es gilt, unter anderem die Wohnungsfrage der Belegschaft vollständig zu lösen, in jeder Zweigstelle des Kombinats ein Kabinett für Verbreitung der wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse einzurichten, mehr Schweinefarmen für Herstellung des Ringzyklusproduktionsverfahrens von Obst und Viehzucht zu schaffen, das Tröpfchenbewässerungssystem zu vervollständigen, durch den Bau der mittleren und kleinen Wasserkraftwerke das Stromproblem zu lösen und eine moderne Obstverarbeitungsfabrik zu errichten. Beim Rundgang durch das Kombinat, so der Marschall, fühle er sich gut und könne den Ort nicht verlassen. Er fuhr fort, zahlreiche Äpfel an den Zweigen und der volle Obstduft sind der Treue der Belegschaft des Kombinats zur Partei und der patriotischen Gesinnung von ihnen zu verdanken, die mit dem Stolz auf den Arbeitsstätten mit den Sporen der unvergänglichen Führungsverdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zu arbeiten, jeden Obstbaum sorgfältig gepflegt haben. Die Funktionäre und Belegschaft des Kombinats haben das Vorhaben der Partei, das Volk reichlich mit Obst zu versorgen, tief beherzigt und den Geist der todesmutigen Durchsetzung bekundet. Somit erstmalig in Kursan eine große Obsternte erreicht. Das Kombinat ist eine vorbildliche Einheit, die in der Praxis gezeigt hat, wie die Parteipolitik zu erfüllen ist. Nach dieser Hochschätzung stattete Kim Jong-un dem Kombinat im Namen des ZK der Partei der Arbeit Koreas einen Sonderdank ab. Er meinte, die Armeeangehörigen und Bewohner, die an der Front des Wiederaufbaus der Überschwemmungsgebiete im Norden mit der Macht der engen Geschlossenheit dabei, das Unglück ins Glück zu verwandeln, neue Wunder vollbringen, werden von der Nachricht über die große Obsternte im Obstbaukombinat viel Kraft und Mut bekommen. Wenn er daran denke, fühle er sich sehr froh. Zum Schluss gab er seiner Erwartung und Überzeugung davon Ausdruck, dass die Funktionäre und Belegschaft des Obstbaukombinats Kosan mit der Macht der Kooperation von Armee und Volk ihr Kombinat in Standardlandwirtschaftsbetrieb der zivilisierten Nation des Sozialismus und in weltberühmten Obstbaubetrieb verwandeln und in der Obstproduktion jährlich neuen Sprung machen werden.